Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und habe heute wieder einen Gast in meinem virtuellen Studio. Diesmal von weit her aus Estland. Hallo Florian. Hallo, guten Abend. Florian, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Klar, ich arbeite als Digitalisierungsberater für das eEstonia Briefing Center. Wir sind eine staatliche Einrichtung, staatlich finanziert, und wir helfen Leuten rund um die Welt dabei, Estland zu verstehen und die Digitalisierung im eigenen Land auch aufzubauen. Ja, und genau aus dem Grund habe ich dich eingeladen, weil ich mache seit 7 Jahren jetzt diesen Podcast und endlich habe ich die Möglichkeit, mal jemanden zu fragen, wie sieht es in Estland wirklich aus? Sehr gut ist die schnelle Antwort. Und damit ist der Podcast auch schon fertig. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nein, also ich habe noch nicht angefangen. Aber fangen wir einfach mal an mit dem Thema, hat Estland wirklich auf der grünen Wiese angefangen, wie man so als Narrativ die ganze Zeit hört? Oder gab es Prozesse, die einfach übernommen wurden oder und dann einfach digitalisiert oder ähnliches? Also ich glaube, das ist eines der größeren Missverständnisse, dass es im Hinblick auf Estland und Digitalisierung gibt. Es ist nicht so, als wenn die Esten damals 1991 alles abgefackelt hätten, was die Sowjets jemals aufgebaut hatten. Dazu kam auch noch, dass seit den 60er Jahren Tallinn das Zuhause des sowjetischen Cybernetic Instituts war. Das heißt, schon damals haben sie eben an Digitalisierungsprozessen ganz grob natürlich damals gearbeitet und einiges wurde von dieser Arbeit von diesem Institut übernommen. Und andere Prozesse wurden auch quasi so weitergetragen und dann digitalisiert. Ganz einfaches Beispiel wäre die Personalnummer, dieser Personal Code, den wir in Estland haben. Mhm. Die Identifizierungsnummer, mit denen die Deutschen heute noch ein bisschen hadern, aber da soll es in Richtung Steueridentifikationsnummer gehen. Genau, da haben wir ja eine Lösung gefunden inzwischen. Genau, perfekt. Und wenn ich mir das betrachte, so wie ich das mitbekommen habe, habt ihr als allererstes mal Infrastruktur geschaffen. Das heißt, ihr habt quasi das X-Road quasi geschaffen. Ist das so korrekt? Ja, das kann man so sagen. Ich würde sagen, man kann noch ein bisschen früher anfangen. Wenn wir über Infrastruktur reden, geht es ja auch um ein rechtliches Rahmenwerk und so weiter. Das heißt, die X-Road wurde Anfang der 2000er umgesetzt. Noch davor ging es um Dinge wie den Public Information Act. Das bedeutet, welche Behörde darf Informationen unter welchen Umständen mit einer anderen Behörde austauschen. Das war quasi die Geburtsstunde der Once-Only-Policy, wie wir sie heute kennen. Und natürlich, um diese Once-Only-Policy durchzusetzen, kam dann auf der technischen Seite die X-Road zustande, um den verschlüsselten Datenaustausch zwischen Behörden zu ermöglichen. Okay, und jetzt vielleicht nochmal einen ganz kurzen Exkurs. Was ist die X-Road? Ganz grob ausgedrückt, auch für die deutschen Zuhörer, ist es eine datenverschlüsselte Datenautobahn, die quasi die ganzen verschiedenen Behörden miteinander vernetzt und Datenanfragen ermöglicht und auch automatisieren kann. Das bedeutet, dass es nicht mehr eine ganze Armee von Mitarbeitern in der Steuerbehörde geben muss, die dann die einzelnen Adressdaten und so weiter abfragen von irgendeiner anderen Behörde, sondern dass man das dann über einen digitalen Katalog quasi abfragen kann, was man in der Situation braucht. Also es ist ein Stück mehr als so ein Behördennetzwerk. Erstens dadurch, dass es sehr dezentral aufgebaut ist, eben mit dieser Once-Only-Policy als Hintergedanken und auch dadurch, dass Privatunternehmen der X-Road auch beitreten können. Und dafür gibt es ganz, ganz tolle Use Cases. Ein Beispiel, das mir spontan einfällt, ist, dass der ÖPNV in Tallinn kostenlos ist das Ticket-Management-System, das ist von einer Privatfirma hier in Estland gemacht, dass das quasi Daten über die X-Road austauscht, um anzufragen, lebt ein bestimmter Mensch, der sich gerade mit seiner Karte im Bus registriert, lebt er in Tallinn, ja oder nein? Mhm. Und danach wird bestimmt, ob die Fahrt kostenlos ist oder nicht. Ah, okay. Und da geht es dann natürlich darum, welche Daten dürfen solche Privatunternehmen abfragen? Und da haben wir die ganz, ganz klare Linie gefahren, Need-to-Know-Basis. Das heißt, welche Daten brauchst du, um deinen Dienst anzubieten? In diesem Falle braucht das Management-System nicht meine Adresse, nicht meine Postleitzahl, sondern einfach nur die Information, lebt die Person mit diesem Personalcode in einer Postleitzahl innerhalb der Stadtgrenze Tallinns, ja oder nein? Okay, da kriegt er nur ja oder nein zurück. Ganz genau, und darum geht's. Ja. Datensparsam, so wie es gehört. So wie es auch nach der DSGVO sein sollte, genau. Genau. Und dann machen wir da gleich mal weiter. Welche Dienstleistungen sind denn jetzt, außer dass ich mit dem Bus kostenlos fahren kann, in Estland online? Quasi alles. Also wir haben ganz grob gerechnet 99% aller staatlichen Dienstleistungen online verfügbar. Mhm. Ein Großteil ist wirklich durch dedizierte Dienstleistungsportale abgedeckt. Und der Rest ist ganz einfach dadurch abgedeckt, dass es eine digitale rechtlich verbindliche Unterschrift seit 2002 gibt, seit die elektronische ID eingeführt wurde. Und die einzigen beiden Ausnahmen sind momentan einmal die Heirat und wenn es nicht so gut gelaufen ist, die Scheidung. Mhm. Und alles andere geht online. Das heißt, ich habe beispielsweise vor 2-3 Monaten habe ich ein Grundstück gekauft. Das habe ich mir natürlich physisch vorher angesehen. Mhm. Aber wir haben dann den Immobilienverkauf oder in meinem Fall den Ankauf haben wir komplett digital vollzogen. Und ich habe dann virtuell als Videoschalte zum ersten Mal den Verkäufer kennengelernt und natürlich auch den Notar getroffen. Und innerhalb von 20 Minuten war es dann geregelt. Okay, inklusive Grundbucheintrag und allem drum und dran. Genau, die Benachrichtigung hatte ich dann am nächsten Tag, dass ich jetzt der offizielle Eigentümer bin. Und ja, das war's. Und es ist schön, dass alles so automatisiert geht und ich quasi keinen physischen Kontakt mehr zur Behörde brauche. Aber irgendwann muss doch so eine Behörde auch mal jemanden tatsächlich authentifizieren. Also diese Karte, also diese Bürgerkarte oder den Personalausweis, den muss ja irgendwann mal einer aushändigen und gucken, es ist wirklich derjenige. Also das heißt, diesen physischen Kontakt brauche ich auf jeden Fall, oder? Genau, ganz klar. Also das ist... Ja, auch abgesehen von meiner Heirat, ist es der einzige Moment, an dem ich wirklich zum Amt musste, um meinen Personalausweis einmal zu beantragen mit Fotos und so weiter und dann natürlich auch ein paar Wochen später entgegenzunehmen. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir dann sagen, okay, jetzt hast du deine PENS, du hast deine Karte, du kannst dir noch die App runterladen, um dich per Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuloggen. Und dann stehen dir die Türen offen. Okay, und wenn du einen Austausch, also wenn er abläuft und du einen neuen kriegst, kriegst du den dann zugeschickt oder musst du auch nochmal hin ein neues Foto oder ähnliches abgeben? Ich als Ausländer muss nochmal zur Polizei, also dort, wo man auch normalerweise die ID-Karte ausgehändigt bekommt. Und ich meine, für estnische Bürger ist es so, dass man das zugeschickt bekommt. Vielleicht können wir mal in einen Prozess einsteigen, der hier in Deutschland ganz stark gehypt ist, und zwar die Geburt eines Kindes. Ja. Das Kind wird geboren und wir haben jetzt gerade mit voller Stolz einen Prozess entwickelt, dass wenn das Kind geboren ist, automatisch das Elterngeld beantragt wird, die Geburt gemeldet wird und allen drum und dran. Mhm. Wie funktioniert denn sowas in Estland? Also bei einigen Schritten, das haben wir schon seit 20 Jahren, bei anderen Schritten haben auch wir gefeiert, dass es jetzt so recht proaktiv funktioniert. Also was schon seit Anfang der 2000er so läuft, ist, wenn ein Kind geboren wird, registriert der Arzt das vor Ort und generiert dadurch diesen Personalcode für das Baby, verknüpft den Personalcode des Babys mit denen der Eltern, weil das die rechtlichen Vormünder sind. Es gibt in Estland keine physische Geburtsurkunde, es sei denn, irgendeine Auslandsuni oder sowas fragt danach. Mhm. Aber der Unterschied ist nicht so stark beim Thema proaktive Dienstleistung. Das heißt, wir haben seit Oktober 2019 dieses proaktive Kindergeld auch erst in Anführungsstrichen und arbeiten weiter an der Umsetzung von anderen proaktiven Dienstleistungen. Das heißt, auch in Estland ist es so, du bekommst nur noch im Staatsportal eine Benachrichtigung, alles Gute zur Geburt des Kindes, auf welches Konto geht das Geld? Das war's. Okay, also das heißt, was das proaktive E-Government, wovon ja überall die Rede ist, das ist noch, ja, wenn ich jetzt sage, ist noch gar nicht so weit, wie wir uns das vorstellen. Also es gibt noch nicht so viele Prozesse, die tatsächlich proaktiv funktionieren. Korrekt, das steckt auch bei uns noch relativ gesehen definitiv in den Kinderschuhen. Wir arbeiten momentan an einer Dienstleistung für die Schulen und Gemeinden, wo wenn der Staat weiß, dass ein Kind geboren wird, wenn der Staat auch die Meldeadresse der Eltern weiß, was natürlich in den meisten Ländern der Fall ist, und wenn der Staat weiß, es besteht Grundschulpflicht, dann könnte man diese drei Datenpunkte auch verknüpfen und sagen, wieder eine neue Benachrichtigung im Staatsportal, alles Gute zur Geburt des Kindes, Hier sind die drei nächsten Grundschulen in deiner Umgebung. Such dir eine aus und wir reservieren einen Platz für dein Kind an dieser Schule, 6 Jahre in die Zukunft. Ja. Und dann könnten die ganzen, natürlich die Behörden und Gemeinden, aber auch die Schulen selbst eine Benachrichtigung kriegen. Hey, wir wissen, wie viele Klassenzimmer ihr habt. Wir wissen, wie viele Lehrer ihr unterhaltet momentan. Wir wissen auch, dass in 6 Jahren 200 neue Schüler hier sein werden, mehr als momentan. Und jetzt wissen wir schon, auf Grundlage dessen müssen wir 10 neue Klassenzimmer bauen und 30 neue Lehrer trainieren. Und dann können wir schon mit diesen ganzen Bewerbungen, mit der Finanzierung und so weiter, können wir jetzt schon anfangen, damit diese Ressourcen in 6 Jahren auch bereitstehen. Und man muss einfach nur darüber nachdenken, wie man diese ganzen Datenpunkte neu, ja, im Endeffekt recyceln kann. Und für die Bürger keine Zusatzlast entsteht. Okay, also der Fokus liegt tatsächlich darauf, dass der Bürger so wenig wie möglich mit diesem ganzen Verwaltungskram quasi behelligt wird. Genau. Ein Punkt kann ich dazu vielleicht noch bringen. Bei dem Kindergeld weiß natürlich jede Familie, okay, wenn ein Kind geboren ist, dann gibt's Kindergeld. Ne? Das ist so eine soziale Dienstleistung, davon, das weiß jeder. Aber es gibt auch regionale Unterstützungspunkte oder es gibt auf Grundlage von Religion in verschiedenen Ländern eine Unterstützung. Und vielleicht weiß man das nicht. Das heißt, wir haben auch gesehen, dass diese proaktiven Dienstleistungen dabei helfen können, die bereitgestellten Budgets für diese sozialen Dienstleistungen auch wirklich zu verwenden, in Fällen, wo die Leute sonst nicht wissen würden, dass sie überhaupt Rechtsanspruch darauf haben. Okay, das ist ja großartig. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, in finanzielle Schwierigkeiten kommst, weil Job verloren oder ähnliches, wird es in Zukunft, wird der Staat dafür sorgen, dass du die dir zur Verfügung stehenden oder dir zustehenden Leistungen auch bekommst. Auch irgendwelche abwegigen, die du gar nicht kennst. Genau, das ist der Plan, absolut. Okay, weil in Deutschland haben wir das ja so, da muss man sich selber kümmern und dann kriegt man wahrscheinlich die Hälfte von denen, von den Dingen, die einem zustehen würden, davon weiß man gar nichts. Ja, es geht mir auch so. Also man weiß ja schon als Deutscher nicht alles über alle Gesetze in Deutschland. Ja. Aber wenn man dann, so wie ich, als Deutscher nach Estland kommt, dann kennt man noch weniger Gesetze. Also wäre schon hilfreich, das so nicht nur in Estland, sondern auch anderswo einzusetzen. Jetzt hast du schon ein paar Mal das Staatsportal erwähnt. Ja. Was ist das konkret? Also können die Zuhörer auch gerne mal reinschauen. Es heißt esti.ee, also esti.ee. Und auf diesem Staatsportal, da sind einige der Hauptdienstleistungen vorhanden. Aber in erster Linie soll es ein zweifelsfreier Wegweiser für alle Dienstleistungen sein. Das Problem ist normalerweise für Bürger, sie wissen vielleicht, was sie wollen, aber sie wissen nicht, wer es anbietet. Ja? Wenn man eine Dienstleistung immer wieder annimmt, dann weiß man natürlich, wo alles stattfindet und wie es funktioniert. Aber wenn man was zum ersten Mal sucht, dann ist es anders. Und wir versuchen ganz einfach mit diesem esti.ee, mit dieser Staatsportalseite, diesen großen Wegweiser aufzubauen und es den Menschen einfacher zu machen. Okay, das heißt, jede Behörde und jede Kommune hat nochmal eigene Portale und das ist quasi bloß der Einstiegspunkt, um dann zu den richtigen Leistungen zu geleiten. Genau, also man kann es sich etwas anders vorstellen als in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland kommen den Kommunen noch weitaus mehr Aufgaben zu als in Estland. Dadurch, dass es hier eine Zentralregierung gibt, sind die meisten Dienstleistungen dann bei Landesbehörde X oder Landesministerium X behandelt. Aber auch die Kommunen haben ihre eigenen Webseiten, wo man beispielsweise einen Kindergartenplatz anmelden kann oder sowas. Also das wird auch dann lokal gehandhabt. Warum lässt man dann nicht gleich die Dienstleistungen auch in dem gleichen Staatsportal, wenn sowieso fast alles staatlich ist? Das ist sehr verlockend vom Gedanken her. Es wäre natürlich toll, wenn das alles auf einer Webseite wirklich integriert wäre. Aber was wir recht schnell rausgefunden haben, ist, dass es dann Probleme dabei gibt, das alles aktuell zu halten. Das heißt, sagt jede Kommune, jede Behörde rechtzeitig Bescheid, wenn sich irgendwelche Richtlinien verändern oder wenn ein neuer Service anders aussieht. Und da sehen wir auch in einigen Ländern, Beispielsweise in der Golfregion gibt es einige Länder, die momentan sehr in Richtung ein einziges Staatsportal pushen. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt über die nächsten Jahre. Das wird jetzt ganz, ganz toll aussehen. Da gibt es einige super coole Beispiele. Aber wie man das dann aktuell hält über mehrere Jahrzehnte, da sind wir etwas skeptisch. Aber es ist schön, dass in Estland die Verwaltung genauso funktioniert wie in Deutschland. Das heißt, es sind absichtlich viele kleine Portale, die unter der Verantwortung von bestimmten Ministerien oder bestimmten Behörden stehen, um hier auch so ein bisschen so ein Verantwortungsgefühl geltend zu machen. Also so dass das aktuell gehalten wird und gepflegt wird. Genau. Und ja, okay. Das ist schön, Verwaltung funktioniert doch überall gleich. Ja, es ist so wie in Estland auch in allen anderen Ländern der Welt. Jeder möchte ja schön viel Zugriff auf seine eigenen Datensätze haben und jeder möchte da direkt an der Quelle sitzen. Und also das Gekungel gibt's hier genauso wie anderswo auch. Aber du hast gerade gesagt Datensätze. Jeder will Zugriff auf seine eigenen Datensätze haben. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja dann gar nicht meine eigenen Datensätze pro Behörde. Weil ja im Prinzip alles über X-Road zugänglich ist. Genau. Natürlich sind die Datensätze jeweils nach der Once-Only-Policy immer irgendwo abgespeichert. Das heißt, mein Krankendatensatz liegt bei der Gesundheitsbehörde und nicht irgendwie beim Einwohnermeldeamt oder bei der Steuerbehörde. Wenn beispielsweise die Sozialversicherung oder sowas auf einen bestimmten Punkt Zugriff benötigt und das auch rechtlich gegeben ist, dann würden sie diese Daten eben über die X-Road von dort beziehen. Okay, also die haben dann über X-Road verschiedene Zertifikate, wo sie bestimmte Daten abfragen können, auch wieder datensparsam. Genau, es gibt einen Katalog mit der Abkürzung RIHA, der Riha-Katalog, und dort kann man einsehen, was alles so für Anfragen möglich sind, was schon alles rechtlich bestätigt wurde vom Datenschutzinspektorat und anderen Institutionen. Und ist leider nur auf Estnisch, weil es in erster Linie für estnische Beamte gedacht ist. Aber dort kann, weiß nicht, wenn es stellen wir uns vor, es gibt das nationale Haustierregister und da hat dann eine bestimmte Kommune hat eine Anfrage gestartet und die ist jetzt rechtlich also ist legal. Und das sieht irgendeine andere Kommune und dann können sie sagen, oh, dann machen wir das doch auf der gleichen rechtlichen Basis dieselbe Anfrage auch an das Register. Und das kann dann so weitaus einfacher gestartet werden, weil die verschiedenen Spieler in diesem System eben sehen, welche Zugriffe die anderen haben und sich dann entscheiden können, wollen wir das auch, macht das für uns Sinn oder nicht. Also ist es nicht so wie unser XÖV-Katalog, wo ich bestimmte Übertragungsstandards habe und bestimmte Datenstandards, sondern es ist tatsächlich ein Leistungskatalog. Welche Leistung kann ich wo abrufen? Ich kenne das XÖV jetzt nicht so gut, muss ich gestehen. Also diese Standards gibt es dort auch und man kann nachsehen, auf welchen rechtlichen Akten dieser Austausch basierend legal ist. Mhm. Und natürlich die Datenaustauschformate und so weiter. Da gibt es ja auch in der X-Road bestimmte Formate, die erlaubt sind und ja. Okay, und die Formate sind Industriestandards oder sind das proprietäre estnische? Nein, Industriestandards. Genau, ganz frei, ja. Okay, weil wir benutzen zwar auch XML, was ein Industriestandard ist, aber der Inhalt des XML ist halt proprietär deutsche Verwaltungsgeschichten. Okay. Also, das. Ich will es nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es das schwieriger macht, oder? Nee, das war, also ich finde, es ist sehr, sehr gut, dass es XÖV gibt und die XÖV-Standards gibt. Leider viel zu wenige, da müsste es eigentlich noch ein paar mehr geben, weil noch nicht alle Leistungsmöglichkeiten hier abgedeckt sind, aber ich denke, im Rahmen von OZG wird da noch einiges geschaffen werden. Ja, da wieder meine Kritik, da schaffen wir erst das Dach und dann den Keller, aber das habe ich schon öfter hier im Podcast gesagt. Datenaustausch ausschließlich über X-Road oder gibt es auch noch so eine Art Behördennetzwerk, wo Behörden direkt 1:1 kommunizieren? Das wäre dann eher auf informeller Basis. Okay. Gibt es natürlich immer noch, aber die Datensätze laufen, ich, möchte mich jetzt nicht festnageln lassen, aber zu 99% über die X-Road. Also es ist dann eher so, ich brauche mal eine Information zu dem und dem, schicke mal eine E-Mail. So ungefähr, okay, genau. Also, ja. Okay. Also oder wenn der Geheimdienst mal irgendwo rein muss, okay. Das, ja. Dann also klassisch 100% über X-Road, alles andere, das sind tatsächlich Ausnahmen. Okay. Genau, ja. Du hattest am Anfang schon mal so ein bisschen was erzählt von, es mussten rechtliche Grundlagen geschaffen werden, damit es überhaupt funktioniert mit der Digitalisierung. Auch wenn einiges übernommen wurde, aber es mussten noch rechtliche Grundlagen geschaffen. Was ist denn da passiert? Also der wichtigste Akt war wirklich dieser Datenaustauschakt, der eben bestimmt hat, dass Behörden überhaupt miteinander reden dürfen. Mhm. Das ist ja, wenn wir in die Welt schauen, auch noch nicht ganz selbstverständlich, ja, leider. Das heißt, die rechtlichen Standards, was wir unter Privatsphäre verstehen, generell basiert estnisches Recht sehr stark auf deutschem Recht. Mhm. Also da hat man sich schon an deutschem Recht orientiert. Die elektronische ID muss natürlich auch auf den Weg gebracht werden. Das war eine große Debatte damals. Soll es ein Personalausweis werden oder soll die auch einen Chip haben? Gott sei Dank haben sie sich für einen Chip entschieden, der jetzt natürlich auch erweitert wurde durch andere Optionen wie die App. Das wäre so das gröbere Rahmenwerk, das ich für wichtig halte. Was ich bei eurer Ausweiskarte so toll finde, ist, dass es ganz einfache Lesegeräte jeder dazu bekommt. Genau. In Deutschland müssen das speziell zertifizierte Lesegeräte sein, am besten noch mit Tastatur und. Ja, das ist dieses schwierige System. Wenn ich jetzt schon wieder weiß, dass das ein Kartenlesegerät sein muss, was von der Bundesdruckerei zertifiziert wurde, was mich dann wieder, erstens sieht aus wie ein kleiner Drucker, zweitens kostet mindestens 50 Euro. Mhm. Und es ist im Endeffekt auch nicht sicherer als das Ding von zu Hause, weil wenn es irgendwo eine Backdoor in dem System gibt, dann haben wir nicht mal einen öffentlichen Einblick daran, wie diese Dinger programmiert wurden, wird ja alles hinter verschlossenen Türen gemacht. Gibt es auch gute Gründe für, aber ja. Genau, also es gibt da schon Sicherheitsfeatures, die so ein Lesegerät, vor allen Dingen eins mit Tastatur, mitbringt. Aber ob das immer nötig ist für die meisten Dinge, ist fraglich. Das ist die berühmte Ausweisdiskussion. Und da haben wir ja jetzt in Deutschland auch schon einen großen Schritt gemacht. Wir bringen jetzt den Ausweis aufs Handy. Der erste Schritt war, dass man den Ausweis mit dem Handy als Lesegerät auslesen konnte. Das war NFC, vor... Genau. Vor 4 Jahren, vor 5 Jahren noch überhaupt nicht denkbar, dass sowas überhaupt passiert. Da gab es schon erste Tech-Studien, die das konnten, aber das war rechtlich überhaupt nicht denkbar. Das ist mal inzwischen ein Riesenschritt weiter. Und jetzt mit dem Projekt Once zum Beispiel, wo der Personalausweis auch aufs Handy kommt, in die Wallet, hervorragend. Mhm. Ja, absolut. Wir hatten vor ein paar Jahren, gab es mal eine Panel-Diskussion zwischen Esten und Deutschen. Ich weiß nicht mehr genau, wann genau das war. Da hat ein estnischer Politiker das so ein bisschen für die Deutschen verständlicher gemacht, mit einem Autovergleich, selbstverständlich. Mhm. Dass die Esten quasi den Käfer als ID-Karte haben und die Deutschen haben den Mercedes. Der Unterschied ist, dass der Mercedes in der Garage steht und der Käfer jeden Tag gefahren wird. Genau. Diese ganzen Optionen, die der E-Perso in Deutschland an sich bieten würde, die werden jetzt langsam realisiert über die Zeit. Und das ist ganz, ganz cool zu sehen. Allein schon die NFC-Option finde ich ganz stark. Inwiefern diese Wallet-Applikation Sinn macht, das müssen wir sehen. Was für Daten dann im Endeffekt auf dem Endgerät sind und was anderswo abgespeichert ist. Aber ja, spannend, dass damit endlich experimentiert wird. Ja, zu der Wallet, da sind tatsächlich die Daten in diese Secure Enclave. Sowohl bei iOS als auch bei Android dürfen die quasi in diesen sicheren Chip, in den extra Chip rein, der auch nicht von allen Apps ausgelesen werden darf. Also das ist schon eine ganz coole Geschichte. Mhm. Ihr habt ja, ich glaube, ihr habt so einen kontaktbehafteten Chip auf eurer Karte drauf. Wir haben sowohl als auch. Ah, okay. Aber ihr kriegt das jetzt auch, oder ihr habt auch den Ausweis auf dem Handy jetzt inzwischen oder schon länger? An sich nicht, nein. Das heißt, wir nutzen, wir haben diese Applikation, Smart ID heißt sie, die wird in allen 3 baltischen Staaten genutzt und dient mir zur Authentifizierung. Das heißt, wenn ich mich, egal ob auf meinem Handy oder auf dem Laptop oder so, einloggen möchte, dann gebe ich dort meinen Personalcode ein, bekomme die Benachrichtigung über Smart ID aufs Handy, gebe meinen PIN sicher ein und dann werde ich, egal wo ich vorher oder wo durch welches Endgerät ich dort rein möchte, dann werde ich dort weitergelassen. Okay, das ist dann so eine Art abgeleitete Identität, genau. Die nicht dieses Vertrauensniveau hoch bekommt, sondern eher... Smarter, der hat hoch. Hat hoch? Okay. Ja. Aber bei hoch brauchst du doch einen Hardware-Token. Ja, das wird abgesichert über die ID-Karte. Weil du kannst die Smart-ID nur mit der ID-Karte freischalten. Einmalig. Korrekt, ja. Okay, dann habe ich die AI das nicht richtig verstanden. Weil ich dachte, wenn man hoch haben möchte, muss man tatsächlich auch den Hardware-Token jedes Mal bei der Authentifizierung verwenden. Das kannst du haben. Ich weiß nicht, ob in diesem Fall, ob ich mich da jetzt vertue mit Smart-ID und der Regulierung oder ob das Handy als Hardware-Gerät dient. Egal. Kann ich nicht sagen. Irgendeiner der Zuhörer und Zuhörerinnen wird es besser wissen und wird es in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich schon drauf. Und weil man darf ja auch mal falsch liegen, wenn man korrigiert wird und seine Fehler eingesteht. Absolut. Genau. In Deutschland haben ja die Bürger sehr oft ein sehr, sehr hohes Misstrauen gegenüber dem Staat. Meine Daten, der Staat will alles von mir wissen. Die meisten wissen gar nicht, dass der Staat sowieso alles weiß von einem. Bei Facebook geben sie selbstverständlich alle ihre Daten an. Nur dem Staat, der sowieso alles weiß und der sicherste Ort für die Daten, für die persönlichen Daten ist, dem vertrauen sie nicht. Wie sieht das in Estland aus? Gab es da auch solche Debatten? Also die Debatte gab es damals so nicht, weil die Digitalisierung schon sehr früh umgesetzt wurde oder zumindest angefangen wurde. Natürlich gab es damals die Frage, wie nutzt der Staat meine Daten? Aber das hat sich auch recht schnell geklärt. In Estland haben wir einen sogenannten Data Tracker. Das bedeutet, ich kann in diesem ASD.de Staatsportal kann ich sehen, wann welche Behörde aus welchem Grund auf welchem Teil meines Datensatzes zugegriffen hat. Und das ist eine Art von Transparenz, die es so leider in keinem anderen Land der Welt gibt. Das zieht sich auch durch mehrere Portale durch, beispielsweise in der digitalen Krankenakte, die wir seit 2008 haben, kann ich natürlich meine ganzen Krankenhausbesuche und Arztbesuche einsehen und jeden einzelnen sperren lassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute eine Diagnose bekommen habe, Mensch, Florian ist schizophren, und 50% von mir sind sich nicht ganz sicher bei der Diagnose, dann kann ich den Arztbesuch blockieren lassen, gehe zu einem zweiten Arzt und mir eine zweite Meinung ein. Und diese Option, ja, gibt es leider nicht in allen Ländern. Wenn ich jetzt die deutschen Zuhörer fragen würde, Mensch, wann hat sich denn Ihr Arzt zum letzten Mal Ihre Daten angeschaut? Wissen Sie das und warum und welche? Kann man nur mit dem Kopf schütteln, weil es geht nicht. Ja. Und bei der Digitalisierung müssen wir uns ganz klar Gedanken machen, wofür haben wir sie? Haben wir sie ich möchte das mal das autoritäre Modell nennen, haben wir diese Digitalisierung, um unsere Bürger nachzuverfolgen, vielleicht auch für mehr Sicherheit zu sorgen, aber eben diese Überwachung aufzubauen, oder nutzen wir Digitalisierung für mehr Transparenz? Estland hat sich für Letzteres entschieden. Okay, dieser Tracker, kann ich auch sehen, wer meine Daten abgerufen hat und welche? Oder kann ich nur sehen, wo ich sie verwendet habe? Nein, andere Behörden auch. Genau, das ist genau der Punkt. Das heißt, ich sehe, wenn die Sozialversicherung oder das ein bestimmter Arzt oder sowas sich das angesehen hat. Okay, also nicht nur, wenn ich irgendwie einen Vorgang ausgelöst habe. Nein. Das ist ja gerade in Diskussion in Deutschland mit der Steuer-ID. Das heißt, alles, was ich mit meiner Steuer-ID auslöse, das kann ich nachverfolgen. Aber ich kann nicht nachverfolgen, wenn eine Behörde bei einer anderen Behörde über meine Steuer-ID mich identifizierten Daten abruft. Also das heißt, in Estland kann ich tatsächlich nachverfolgen, wer hat was über mich recherchiert. Korrekt, genau so ist es. Ja, also ich kann einsehen, welche Behörde sich wann was angeschaut hat. Da gibt es auch ein, zwei Ausnahmen, muss man ganz klar sagen, beispielsweise, und auch mit gutem Grund beispielsweise, wenn es eine laufende Untersuchung von der Polizei gibt und es irgendwie Fluchtgefahr besteht oder sowas, dann macht es keinen Sinn, dass die Polizei bei mir reinschaut und ich sehe, die Polizei ist mir auf den Fersen. Das ist natürlich blöd. Aber auch in diesem Falle würde ich nach der Beendigung der Untersuchung im Portal dann sehen, wann sie mich quasi ins Visier gekriegt haben, was natürlich auch weiterhin fürs nächste Mal. Das ist natürlich klar, dass Ermittlungsbehörden jetzt zumindest nicht live auftauchen. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass wenn ich mal im Visier der Ermittlungsbehörden war, das wenigstens dann hinterher erfahre. Genau, ja. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Genau, wenn gerade in dem Bereich Ermittlung, habe ich auch Zugriffe auf Gerichtsakten und sowas? Auf meine eigenen? Ja. Ich war jetzt noch nicht so oft vor Gericht. Gott sei Dank. Ich glaube schon, ja. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass das digitale Justizsystem quasi komplett online operiert. Das heißt, die verschiedenen Richter und Anwälte sehen alle ihre Daten online. Ich meine, das Gleiche wäre auch der Fall für die verschiedenen Parteien, ja. Okay. Wahrscheinlich da auch wieder mit Sperrklauseln laufende genau. Ermittlungen und sowas. Okay. Das ist sehr schön. Also das wünsche ich mir für Deutschland, dass ich sehen kann, wer sich mit mir beschäftigt. Weil das ist ja auch. Wer sich mit dir anlegen möchte, ja. Ja, nicht nur das, also auch, ich weiß ja oftmals gar nicht, welche Behörde gerade über mich eine Anfrage macht. Das ist ja legitim, dass sie das tun, aber es wäre halt schön zu wissen. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Genau, wir hatten vorhin eIDAS schon mal kurz angesprochen. eIDAS gilt ja europaweit und ich denke, eIDAS ist auch ein Standard, der weltweit Nachahmer gefunden hat und der weltweit auch tatsächlich im Fokus ist. Wie sieht es denn generell aus mit der Kooperation von Estland mit anderen Ländern? Ich glaube, auf EU-Ebene wird das problemlos sein, aber wie sieht es außerhalb der EU aus? In Sachen Kooperation für Datenaustausch, meinst du? Ne, generell erstmal mit Zusammenarbeit mit anderen, mit Behörden anderer Länder, mit der Digitalisierung oder Unterstützung für Digitalisierung oder ähnliches. Ja, also die Kooperation an sich ist extrem stark, hängt natürlich ja teilweise mit kulturellen oder historischen Punkten zusammen. Ich kann ein Beispiel ganz klar benennen. In der Ukraine arbeitet Estland sehr viel mit. Herr Präsident Zelensky hat sich ja für den State on a Smartphone eingesetzt und beispielsweise operiert mittlerweile in der Ukraine eine ukrainische Version der X-Road namens Trembita. Und aber auf den selben Grundsätzen natürlich aufgebaut. Ja, X-Road ist ja Open Source, das könnten wir in Deutschland theoretisch auch benutzen. Ist es, genau. Es gibt allerdings einige Unternehmen in Estland, die damals die X-Road mitentwickelt haben und die das jetzt unter eigener Flagge nochmal vermarkten. Das ist dann proprietär im Endeffekt. Aber die bringen dann die Server-Hardware und die rechtliche Expertise und so weiter, das eben alles mit. Und da muss man sich dann aussuchen, was für das eigene Land oder die eigene Organisation der richtige Weg ist. Genau. Also die Ukraine wäre ein Beispiel, aber auch auch Namibia hat die X-Road in einigen Ministerien umgesetzt. Also es ist wirklich von bis A bis Z gibt es Interesse aus ganzer Welt und wird das eines Tages zu globaler Interoperabilität führen? Wahrscheinlich nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist schon gut, wenn nicht jedes Land immer wieder das Rad neu erfinden muss. Ja, das ist ja auch das, was ich in Deutschland immer anmerke. Also in Deutschland erfindet jedes Bundesland und im Zweifel auch noch zusätzlich jede Stadt alles neu. Sehr gerne, genau. Genau, weil not invented here ist das Syndrom, wie das heißt. Also du hast vorhin ganz kurz gefragt zum Thema Daten, internationaler Datenaustausch. Mhm. Wie sieht's da aus? Stößt du da tatsächlich in Schwierigkeiten, weil Wenn ich mir das so überlege, seid ihr sauber standardisiert, ihr habt saubere Dokumentation. Das wird ja in anderen Ländern oftmals nicht so der Fall sein, oder? Mhm. Die klare Antwort ist, es geht mit einigen Ländern leichter als mit anderen. Ein Paradebeispiel für tolle Kooperationen wäre Finnland. Finnland agiert auch auf der Open Source X-Road, so wie wir es tun. Und das bedeutet, dass jetzt schon verschiedenste Datensätze untereinander ausgetauscht werden können. Das heißt, auf technologischer Basis ist es quasi fast 1:1 übertragbar. Die Frage ist jetzt auf rechtlicher, auf ethischer Basis, was kann man machen, was sollte man machen? Sollte ein finnischer Polizist problemlosen Zugriff auf die estnische kriminale Datenbank haben? Das ist ein Thema, da muss man natürlich drüber nachdenken. Aber beispielsweise funktionieren digitale Rezepte zwischen Estland und Finnland grenzübergreifend. Es funktioniert das digitale Unternehmensregister übergreifend. Also es gibt einige tolle Ansätze dort. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Länder, bei denen wir uns zweimal überlegen würden, welche Datensätze dorthin gehen und ob wir überhaupt was im Austausch dafür bekommen und ob es Sinn macht. Ein bisschen mit Ungarn makeln. Das hast du jetzt gesagt, ja. Estland ist ja auch bekannt für das Thema E-Citizenship. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich war auch kurz davor, auf den Bestellen-Button zu klicken. Aber dann habe ich überlegt, was bringt mir das? Wozu brauche ich das? Weil ich kann ja als Ausländer und gerade auch als EU-Ausländer kann ich in Estland elektronischer Bürger werden. Das hatte ich natürlich als E-Government-Nerd, hat mich das natürlich mega interessiert. Aber was bringt mir das als Nicht-Este, plötzlich elektronischer Este zu werden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es überrascht mich, dass du dieser Versuchung bisher Widerstand hast leisten können. Ja, da stand plötzlich 200 Euro, da habe ich mir gedacht, Moment mal. Okay, also genau, du hast das Thema E-Residency angesprochen. E-Residency bedeutet ganz einfach elektronische Identität, so wie sie auch ein Ester hat, gibt dir keine Staatsbürgerschaft, gibt dir nicht mal ein Visum, was du natürlich als EU-Bürger auch nicht brauchen würdest. Das haben mittlerweile 82.000 Menschen rund um die Welt so gemacht. Und die Prämisse ist recht einfach. Warum geben wir nicht Zugriff auf die verschiedenen Dienstleistungen? Natürlich die virtuell Sinn machen. Das heißt, du bekommst keinen Hausarzt in Estland, wenn du nicht in Estland lebst. Aber beispielsweise könntest du ein Unternehmen gründen, digital, und das auch virtuell dann betreiben. Du könntest rechtlich verbindliche digitale Unterschriften leisten, die innerhalb der gesamten EU theoretisch gültig wären. Wenn du so ein Zertifikat dann einer deutschen Behörde schickst, dann würden sie sagen, aha, Dankeschön. Können Sie das mal faxen? Die könnten das nicht auslesen. Da steht dann auf dem PDF unten rechts signiert durch. Genau, ja. Nein, also ja, natürlich de facto ein bisschen anders als de jure momentan. Aber das sind so die Hauptszenarien, für die wir das eingesetzt haben. Aus Deutschland haben wir ziemlich genau 5.000 E-Residents mittlerweile. Und die haben, das sind die viertmeisten. Und die Deutschen haben dann die zweitmeisten Firmen aufgemacht. Das heißt knapp, ich glaube, über 1.200 Firmen mittlerweile. Und für die Deutschen ist es ein ganz einfacher Use Case. Was braucht man, um in Deutschland eine Firma aufzumachen? Nummer eins, braucht man richtig Geduld, um durch die ganzen Behördengänge durchzugehen. Es kommt auch darauf an, was man für eine Firma aufmachen will. Eine GmbH? Ja, das okay. Das dauert. Dauert und kostet viel Geld. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube 25.000 Euro Startkapital ist noch aktuell. Ja, nicht Startkapital, die Hälfte einzahlen. Kapitaleinlage, 25.000 Euro Kapitaleinlage. Ja, und dann natürlich brauchst du einen Notar, Steuerberater ist auch keine schlechte Idee für den laufenden Betrieb. In Estland zahlst du für, oder einfach die Gründungsgebühr an sich sind knapp 150 Euro, glaube ich, mittlerweile. Startkapital oder Einlage sind an sich 2.500 Euro, aber die kannst du flexibel einzahlen. Das heißt, du kannst sagen, ich starte meine Firma mit 0 Euro und die ersten 2.500 Euro, die ich verdiene, konsolidiere ich dann später. Okay. Und dann kannst du natürlich dein Unternehmen komplett digital betreiben. Und so machen es ja viele Deutsche statistisch gesehen. Okay, vielleicht lohnt sich das für mich doch nochmal eine estnische E-Government-Podcast GmbH aufzumachen. Warum nicht? Ja, gerne. Eine sogenannte OÜ. Eine OÜ, das klingt ja schön. Das gefällt mir. Schön exotisch. Ja, es gibt zum Estlichen natürlich das Ü, das ist sehr schön. Ja, genau, ja, weit verbreitet. Ja, sehr gut. Wie hat denn, die Digitalisierung hat ja wahrscheinlich in Estland nicht nur bei der Verwaltung Einzug gehalten. Wie digital ist Estland an sich? Kommt darauf an, womit man es vergleicht. Also es gibt einige chinesische Städte, da gibt's ja nur noch selbstfahrende Busse und nur noch fliegende Taxis und sonst was alles. Soweit sind wir aufgrund von Regulierungen und so weiter nicht. Wir haben als Beispiel zwei Buslinien, die autonom fahren. Natürlich ist die Privatbranche extrem digitalisiert. Der Bankensektor war damals quasi eine treibende Kraft für die elektronische ID, weil sie gesagt haben, macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt hier diese PIN-Karten machen. Die steckt man eh hinter die Kreditkarte direkt ins Portemonnaie. Das heißt, wenn es verloren geht, dann ist der Schlüssel direkt neben der Schatztruhe. Ja. und mach doch mal so eine elektronische ID, also als Personalausweis. Und die haben das alles eingesetzt. Das heißt, ich kann mich mit der Smart ID App und dem Personalausweis selbst natürlich auch in die Bankenportale einloggen. Ich benutze meinen Personalausweis selbst als Kundenkarte für den Supermarkt, für den Buchladen und sonst was alles. Da müssen die Unternehmen nicht mitmachen. Das heißt, die können sagen, das interessiert mich gar nicht. Aber wir haben bisher gesehen, wenn es irgendeinen Mitbewerber gibt in einer bestimmten Branche, der jetzt sagt, oh, wir benutzen das mal als Kundenkartenbasis, dann müssen die anderen mitziehen. Weil dann sonst sagen die Kunden, was schleppe ich eigentlich hier 20 Payback-Karten mit mir rum? Warum nicht alles mit dem Personalausweis verbunden? Und diese Unternehmen bekommen dann keinen Zugriff auf meinen gesamten Datensatz mit Krankenakte und sonst was natürlich, sondern nur auf die Daten, die auf der Karte selbst aufgedruckt sind. Ja, quasi als Stammdatensatz für ihr Kundenmanagementsystem. Und das wiederum kann ich wieder nachvollziehen, welche Daten die von mir geholt haben. Nein, okay. Weil die eben keinen Zugriff auf die Datensätze bei den verschiedenen Behörden haben, sondern nur auf das, was auf der Karte selbst stand. Das heißt, Geburtsdatum, Klarname. Okay, die dürfen nur den Ausweis quasi auslesen. Korrekt, ja. Okay, ist ja auch nicht schlecht. Schön wäre natürlich, wenn das dann auch noch mit in meinem Daten stehen würde. Deswegen wäre eine gute Idee. Wäre tatsächlich, weil dann kann man noch einigen Dingen Vorschub geben. Beziehungsweise oder ich mache jetzt den Zugriff für die Supermarktkarte mache ich jetzt zu. Genau. Das reicht. Ja. Genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch. Achso, nee. In Deutschland hatten wir ja mal die Diskussion, ob ich mit meinem Personalausweis auch Geld holen kann. Ja, schwieriges Thema. Genau, das ist ein ganz, ganz lustiges Thema. Ich habe jahrelang mich auf der CeBIT rumgetrieben, auch auf Ständen auf der CeBIT. Und da habe ich einmal eine Tech-Demo gesehen, wie man tatsächlich echt Geld abheben konnte mit seinem Personalausweis. Mhm. Das ging natürlich jetzt auch nicht mit Ausweis rein, Geld raus, sondern Ausweis rein, Lastschrift, Genehmigung geben. Damals war noch, das war noch kurz vor SEPA. Ausweis wieder raus, Ausweis wieder rein und dann habe ich Geld gekriegt. Kann ich in Estland mit meinem Personalausweis Bargeld holen? Kurz gesagt, nein. Erstens, weil sich die Esten nicht mehr für Bargeld interessieren. Also das ist ein Aspekt. Aber das ist auch, ich denke, das ist ein Punkt, vor dem man als Regierung rund um die Welt großen Respekt haben muss. Wenn man die Privatwirtschaft und den öffentlichen Sektor so stark miteinander verbindet, dass es alles auf einer Karte ist. Ja. Okay. Ist bestimmt umsetzbar an sich. Ich meine, eine Chipkarte ist eine Chipkarte, das ist nicht die Frage. Ja, aber das ist eine politische und rechtliche Frage, ob man da die Verbindung herstellen möchte. Zumal die Verbindung ist ja schon da, weil ich habe ja, wenn ich mich am Bankenportal anmelden kann mit meinem Ausweis, warum soll ich das nicht am Automaten? Das heißt, ich brauche, wenn ich tatsächlich mit Bargeld noch umgehen möchte, brauche ich eine Bankkarte, beziehungsweise ich habe sowieso eine Kreditkarte, da kriege ich ja noch Bargeld. Korrekt, genau. Also das heißt, in Deutschland war ja immer die Diskussion, es geht mit dem Personalausweis, aber die Banken wollen das alle nicht, weil da ist ja ihr Logo nicht drauf. Vielleicht nicht das stärkste Argument meiner Meinung nach. Ja, aber die Banken in Deutschland sind stark, die hatten da starke Argumentation. Ja, das ist eine Lobby, das stimmt. Mhm. Kann ich eigentlich, also das ist, klingt vielleicht jetzt nach einer komischen Frage, aber das ist, weil ich Diskussionen auch schon mal hatte mit Amazon, kann ich mich mit meiner estnischen Karte bei Amazon anmelden? Nein, ich glaube, das ist einer der großen Problempunkte einfach in Hinsicht dahin, dass Estland ein sehr kleines Land ist. Apple wird nicht auf einmal Laptops mit Personalausweiskarten, Lesegeräten irgendwie aufbauen, nur für Estland. Genauso ist es für Facebook, du kannst dich jetzt nicht mit der Smart ID einloggen oder Amazon oder sonst was. Dafür gibt's teilweise auch, glaube ich, aus Unternehmenssicht ganz gute Gründe. Ein Teil des Geschäftsmodells ist ja, dass die Firma Zugriff auf diese Datensätze hat. und wenn ich mich sicher über den Personalausweis einlogge, dann ja, bleibt dann natürlich nicht mehr so viel hängen wie vorher. Genau, aber also, ja. Ich kann dich beruhigen, auch Amazon möchte auch den Personalausweis von Deutschland nicht, weil 80 Millionen Deutsche oder potenziell sagen wir mal 40 Millionen, die den Ausweis haben, das lockt die nicht hinterm Ofen vor, das ist viel zu wenig. Ja, wenn die Amerikaner und Chinesen jetzt beide gemeinsam sagen, komm, lass doch mal machen und die Inder nehmen wir auch noch mit, dann kann man da vielleicht einen Markt sehen, aber für ein, zwei EU-Länder genau. ist es etwas zu hoch gedacht, denke ich. Okay. Ich glaube, das mit der E-Residency, das gucke ich mir nochmal an. Das klingt interessant, gerade als Nerd. Wir hatten am Anfang schon mal ganz kurz über die Zukunft der Digitalisierung in Estland gesprochen. Das heißt, ihr habt damit schon angefangen, dieses Predictive E-Government umzusetzen. Ja. Ist das die Zukunft oder kommt noch mehr? Ich glaube, da wird immer mehr kommen. Ich glaube, Digitalisierung ist eine dieser Reisen, die nie zu Ende gehen. Also bei proaktiven Dienstleistungen ist noch ganz, ganz viel Raum nach oben. Das ist ganz klar. Woran wir auch arbeiten, sind die Einbindung von KI-Lösungen und die Verbindung mit privatwirtschaftlichen Angeboten. Ich kann einmal ein ganz kurzes Beispiel geben. Was jetzt schon aktiv ist, ist, es gibt diese EU-Agrarsubventionsfonds. Und die bekommen die Farmer, wenn sie das Land ein-, zweimal im Jahr bestellen. Das heißt, sie achten darauf, dass es dem Land gut geht. Und die meisten Behörden in der ganzen EU, die machen das dann so, die fahren dann mit Autos ums Land und gucken, ob das Land gemäht wurde. Und in Estland machen wir es so, wir nutzen Satellitenkartenbilder und dann haben wir eine KI, die da einmal rübergeht und guckt, wurde das Land gemäht oder nicht. Mhm. Und ich glaube, da liegt die Erfolgsrate bei knapp über 93% mittlerweile. Okay. Und für den Rest fährt man dann nochmal aus oder man sagt, die 7% sind geschenkt. Aber ja, weitaus umweltfreundlicher und natürlich auch etwas bequemer für die Menschen, die dort arbeiten. Eine Sache, an der wir momentan arbeiten, und das wird noch Jahre dauern, ich würde sagen ganz grob 5 bis 10 Jahre, ist die Einbindung der verschiedenen Dienstleistungen, die wir jetzt schon haben, in KI-Netzwerke und diese Einbindung oder Verbindung mit den Sprachassistenten, die wir heute schon auf unseren Handys haben. Ganz einfaches Beispiel. Diese Assistenten, Siri und so weiter, sind ja jetzt schon recht gut in kontextuellem Denken. Das heißt, vor 5 Jahren war es so, wenn du sagst, wie spät ist es in Singapur, dann sagt Google dir das. Und wenn du dann fragst, okay, und wie ist das Wetter da? Dann sagt Google dir das Wetter von deinem Standort, weil das da nicht mehr Singapur ist. Das geht ja mittlerweile. Aber wie wäre es, wenn wir die Daten von öffentlicher und privater Seite verbinden könnten, mit datenschutzrechtlichem Okay natürlich, und sagen, ja, momentan kannst du dir mit Google oder mit deinem Assistenten kannst du sagen, hey, buch mir mal Flugtickets nach Thailand. Und dann sagt er dir, okay, die Tickets sind dann und dann, kostet so und so viel, soll ich die Karte belasten? Ja, nein, vielleicht. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen sagen, wir binden dort eben auch den öffentlichen Sektor mit ein und du startest wieder den gleichen Prozess. Ich möchte gerne nach Thailand fliegen. Ja, hier sind die Tickets, so und so viel kosten sie, dann und dann sind sie. Übrigens, du brauchst zwar kein Visum für Thailand, als deutscher Staatsbürger, aber dein Reisepass muss mindestens 3 Monate nach deiner Ankunft noch gültig sein, damit du wieder sicher ausreisen kannst. Dein Reisepass läuft aber in 1 Monat ab, wollen wir den noch mal kurz erneuern, bevor wir fliegen. Ja, das heißt einfach dieser kontextuelle Gedanke, dass man sich Gedanken macht, was noch alles damit verbunden ist. Und wird ein bisschen dauern, aber das ist das Ziel. Ja, das ist genau der Weg, den ich mir auch vorstelle. Ich bin ja immer der Meinung, kein Mensch möchte Formulare ausfüllen. Ob es jetzt Papierformulare sind, PDF-Formulare oder irgendwelche digitalen Formulare, wo ich in irgendwelche Felder irgendwas eintippen möchte, das will niemand. Kein Interesse. Nee, aber wie sieht es eigentlich da aus in Estland? Muss ich sowas noch machen oder kommt sowas möglichst vorausgefüllt auf mich zu? Also es kommt möglichst vorausgefüllt auf dich zu. Auch mit verschiedenen Kontexten aus verschiedenen Behörden. Kannst du mir ein Beispiel geben vielleicht? Ja, wenn gut, Elterngeld. Das ist schwierig zu denken. Elterngeld habt ihr jetzt schon gelöst, aber ja. Ich würde jetzt zum Beispiel Elterngeld beantragen, da sind zum Beispiel meine Steuerdaten schon mit drin. Mhm. Ja, genau. Ja. Oder auch in der Steuererklärung, die dauert durchschnittlich 3 Minuten in Estland. Da ist eben vorausgefüllt, so und so viel hast du verdient, dann aus einer anderen Behörde kommt, so und so viel hast du an Spenden, an verschiedene Vereine abgegeben. Also das ist alles kein Problem. Aber es kann natürlich immer noch PDFs geben, die du dann einmal ausfüllen musst und dann digital unterschreibst. Also solche Rahmenfälle gibt es auch noch für nicht voll automatisierte Dienstleistungen. Okay. Weil wahrscheinlich nicht überall hinten ein Fachverfahren dranhängt, was das dann weiterverarbeitet. Macht keinen Sinn. Es wurde, weiß ich, bei einigen kleineren Ländern wurde dann drüber gelacht in der Corona-Pandemie, warum die denn, weiß nicht, das Register der Menschen über 65 oder 75 oder diesen anderen Risikogruppen, warum sie das in der Excel-Tabelle abgespeichert haben. Natürlich ist das auf irgendeiner Ebene lächerlich, aber wenn du 600 alte Menschen im Land hast, dann macht es keinen Sinn, dafür jetzt schnell was zu programmieren, so ungefähr, ne? Also es muss so ein bisschen Kosten und Nutzen muss im Verhältnis stehen. Das heißt, ihr digitalisiert auch nicht per se alles, sondern da, wo es Sinn macht. Genau. Genauso wie bei uns. Also wir haben ja tatsächlich auch Prozesse, die finden dreimal im Jahr statt pro Kommune, und da muss man natürlich auch kein Fachverfahren dranhängen. Nein, macht keinen Sinn, kostet zu viel und finden die Bürger im Zweifelsfall eh nicht. Also das ist ja, solange es nicht proaktiv angeboten wird, wissen die Leute dann auch nicht, dass es das überhaupt gibt. Also das ist auch okay so für mich, ja. Okay, letzte Frage. Gibt es noch Schreibmaschinen in der Behörde oder haben sie die alle rausgeschmissen? Also Schreibmaschinen würde ich mal pauschal nein sagen. Ich weiß, dass auch meine Institution, aber auch alle anderen estnischen Behörden, die haben schon sehr Probleme mit Fax. Also wenn dann aus einer deutschen Partnerbehörde was kommen sollte, ich glaube, da würden einige vor einem Problem stehen. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, das Bundeskanzleramt in Deutschland und der Bundestag haben ja Fax inzwischen auch abgeschafft. Langsam aber sicher kommen auch wir in der Zukunft an, genau. Ja. Haben wir noch was vergessen, weil wir haben jetzt, glaube ich, einen wilden Ritt einmal durch Estland, Digitalisierung von Estland gemacht. Haben wir noch was vergessen? Also so ein offenes Mikrofon ist natürlich immer ganz verlockend. Fang an. Nein. Wir sind hier in einem Podcast, da kannst du reden bis... Wie lange haben wir noch? Nein, also ich glaube einfach ein Punkt, den wir vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen müssen, das ist diese Interoperabilität von allen möglichen Dienstleistungen. Ein Ding, an dem wir momentan arbeiten, ist, dass das E-Rezept grenzübergreifend funktioniert. Das tut es mittlerweile in zwei Ländern. Finnland. Dann noch nicht mal innerhalb Deutschlands. Genau, das sehe ich. Ich war die letzten zwei Wochen in Deutschland und habe gesehen, dass jetzt in einigen Bundesländern von privater Seite ein bisschen Werbung gemacht wird, aber dann auch gleich wieder mit einer separaten App und so weiter. Also ganz, ganz schwierig. In Estland oder die estnischen Rezepte sind momentan kompatibel mit Finnland und Kroatien und soll natürlich auch weiter ausgerollt werden. Das nächste Land sollte Portugal sein. Jetzt gerade, als ich das angesprochen habe mit den Apps, das ist ein Ding, da scheinen die Deutschen sehr versessen drauf. Das heißt, für alles eine App, für jede Stadt eine App und so weiter. Finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. Ganz klitzekleines Beispiel. In Estland haben wir seit Anfang der 2000er Mobile Parking. Ja. Und Mobile Parking läuft generell nicht über eine App, damals gab es noch gar keine Apps, sondern du schreibst eine SMS an eine Nummer, du sagst, welches Kennzeichen, in welcher Parkzone, und dann gibt er dir eine SMS zurück, alles klar, das sind die Kosten, und dann beendest du das alles mit einem Anruf am Ende. Ja. Und dann hast du das auf deiner Telefonrechnung stehen. Das heißt, man muss nicht immer so kompliziert denken, wie sieht das Interface aus, und ne, sondern einfach nur mal: Was wäre denn der einfachste Weg für den Nutzer, für den Kunden, für den Endverbraucher? Und das Denken wünsche ich mir in Deutschland noch ein kleines bisschen mehr, als es momentan der Fall ist. Und das wünsche ich mir auch für den Rest der Welt und Estland inklusive. Absolut. Das sehe ich genauso. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schwenk zum Thema E-Rezept machen, weil da habe ich vor einigen Jahren in Dänemark eine hervorragende Erfahrung gemacht. Mhm. Dort brauche ich gar kein Rezept. Also ich war in Dänemark im Urlaub und ich war krank. Und war beim Arzt und der hat gesagt, zu welcher Apotheke gehst du denn? Ich kenne mich ja nicht aus. Sag mir, wo ich hingehen soll. Zu welcher soll ich denn, ja? Erstmal hat der Deutsche mir gesprochen, was ja schon mal hervorragend ist, wenn man im Ausland krank wird. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, ich schreibe dir jetzt mal einen Zettel. Das ist der einzige Zettel, den du von mir kriegst, aber da steht nur drauf, wo die Apotheke ist. Und dann gehst du dorthin und sagst deinen Namen. Vielleicht wollen die von dir die Krankenkarte noch sehen, aber mehr auch nicht. Und dann kriegst du das, was du brauchst. Also da braucht es kein E-Rezept eigentlich. Das ist ein spannender Ansatz. Da würde mich mal die rechtliche und die Datenlage interessieren. Ich glaube, dieser skandinavische Ansatz ist generell noch etwas offener, Estland hat da manchmal ein sehr deutsches Verständnis von der Privatsphäre. Okay. Und weiß ich, in Schweden ist es so, dass ich deine Adresse so öffentlich einsehen kann. Das wäre undenkbar in einigen Ländern. Muss man nicht drüber reden, was richtig und was falsch ist. Aber ja, würde mich interessieren, wie da die rechtliche Lage ist. Habe ich leider auch keinen Hintergrund zu. Möchte man nicht hinterfragen, ne? Nee, aber ich fand es hervorragend. Also ich war total lost. Also wenn du krank bist, geht es dir sowieso nicht so gut. Und dann kommt der Arzt und sagt, mach dir mal keine Gedanken. Sag mir, in welche Apotheke. Ich sag dir, ja, wenn du nicht weißt, welche, sag ich dir, wo du hingehen sollst. Und dann, zack, habe ich alles gekriegt, was ich brauche. Und das war verschreibungspflichtig tatsächlich. Ja. Und das funktioniert dort überall. Und es war auch dort so, ich musste nochmal zu einem anderen Arzt und da sah ich dann, wie so Dänen zur Tür reinkamen, mit niemandem sprachen, ihre Karte an ein Gerät hielten, zwei Tasten drückten und irgendwann aufgerufen wurden. Oder besser nicht aufgerufen, sondern abgeholt wurden vom Arzt persönlich im Wartezimmer. Und das habe ich mir dann erklären lassen und dann gesagt, ja, die gehen in diese Klinik, also in diesem Arzt, das sind ja mehrere verschiedene Ärzte gewesen, und gehen dorthin und sagen, zu welchem sie wollen. Und setzen sich dann, registrieren sich quasi, checken sich dort ein und irgendwann kommt dann der Arzt und holt sie persönlich ab. Ja. Da muss man überhaupt nicht interagieren mit irgendwem. Ich wollte gerade sagen, dieser Interaktionsgedanke ist ein ganz, ganz anderer, ne? Welche Anforderungen, welche Erwartungen du an deinen Kooperationspartner stellst, ich glaube, das ist noch fundamental anders im, ich sag mal, in Nordeuropa generell und in Deutschland. In Deutschland bist du in erster Linie Bittsteller. Genau. Und in vielleicht in zweiter oder dritter Linie dann Bürger mit Rechten und Ansprüchen. Ja. Aber da arbeiten wir ja gerade auch ganz intensiv dran, dass das alles besser wird. Und absolut. Ich kämpfe seit 7 Jahren audiotechnisch darum, dass das hier vorangeht. Und Florian, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, natürlich auch für alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben. Dankeschön fürs Zuhören. Genau, ich bedanke mich auch bei euch Zuhörern. Vielen Dank und wir hören uns. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.